Wien 3, Adamsgasse 8, Ecke Dianagasse 8. Geschäft und Wohnung von Hans Kirgle, Wohnort von weiteren 10 jüdischen Menschen. Hier war die koschere Fleischbank von Herrn Hans Kirgle. Hans Kirgle wurde 1885 geboren, Beruf Fleischselcher. Er wurde in seinem Geschäft in der Pogromnacht am 9.11.1938 erschlagen. Außer ihm wohnten hier Horei Henoch Ber Padua, auch Padova, geboren 1908. Er war Rabbiner des orthodoxen Zentrums des dritten Bezirks Shomrei Hadas Beis Hamedrash in der Hetzgasse 40. Ihm gelang die Flucht nach Israel und England. Hanne Gittel Pavda, geboren 1911, Hausfrau. Ihr gelang die Flucht nach Israel gemeinsam mit den Kindern. Malka Padwa, geboren am 13.07.1938, und Osias Padwa, geboren am 3.11.1936. Sure Schimmel, Fleischhauer. Er flüchtete, sein Schicksal ist uns unbekannt. Martha Rosenfeld, geboren am 5.02.1928, Schülerin. Flucht, Schicksal ist unbekannt. Adele Anna Rosenfeld, Beamtin, zwangsübersiedelt nach Wien 2, Weintraubengasse 30, gestorben 4.02.1940. Salomon Rosenfeld, geboren 1888, Kaufmann, zwangsübersiedelt nach Wien 3, Neulinggasse 20, gestorben 9.11.1939. Elsa Rosenfeld, geboren 1896, Hausfrau, zwangsübersiedelt nach Wien 2, Lichtenauer Gasse 12. Am 17.07.1942 wurde sie ins KZ Theresienstadt deportiert, danach ins Konzentrationslager Auschwitz, wo sie ermordet wurde. Abraham Kleiner, Vertreter, zwangsübersiedelt nach Wien 2, Nickelgasse, am 6.05.1942 nach Malitrostinetz bei Minsk deportiert, dort am 11.05.1942 ermordet.